Aus Folgen des Tschernobyl-Unfalls in Weißrussland, Minsk 1992. Nach Beobachtungen wurde am 29. April 1986 eine hohe Strahlenbelastung in Polen, Deutschland, Österreich und Rumänien registriert. Am 30. April in der Schweiz und Norditalien. Am 1. und 2. Mai in Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Großbritannien, Nordgriechenland. Am 3. Mai in Israel, Kuwait und der Türkei. In große Höhe geschleuderte gasförmige und flüchtige Substanzen breiteten sich global aus. Am 2. Mai wurden sie in Japan registriert, am 4. Mai in China, am 5. Mai in Indien, am 5. und 6. Mai in den USA und in Kanada. Weniger als eine Woche brauchte es, um Tschernobyl zum Problem der ganzen Welt werden zu lassen. Aus der Zeitschrift Aganyok, Nummer 17, April 1996. Der Reaktor 4 als Objekt Mantel bezeichnet, enthält in seinem Blei-Stahl-Betonleib nach wie vor ca. 20 Tonnen Kernbrennstoff. Was heute damit passiert, weiß niemand. Der Sarkophag wurde in großer Eile errichtet. Die Konstruktion ist sicher einmalig. Die Ingenieure aus Petersburg, die sie entwickelt haben, können stolz darauf sein. Er wurde aber auf Distanz montiert. Die Platten wurden mit Hilfe von Robotern und Hubschraubern zusammengefügt. Daher rühren auch die Spalten. Aufgrund einiger Daten wissen wir heute, dass die Gesamtfläche der Lücken und Spalten über 200 Quadratmeter beträgt. Aus ihnen dringen weiterhin radioaktive Aerosole. Kann der Sarkophag einstürzen? Das kann ebenfalls niemand beantworten. Es ist immer noch unmöglich, zu vielen Baugruppen und Konstruktionen vorzudringen, um zu erfahren, wie hoch ihr Sicherheitsgrad ist. Aber alle wissen, die Zerstörung des Mantels würde Folgen nach sich ziehen, die noch schlimmer wären als 1986. Gespräche mit Lebenden und Toten. Nach Tschernobyl, eine Chronik der Zukunft. Von Svetlana Alexejewitsch. Aus dem Russischen von Ingeborg Kolinko. Funkbearbeitung Frank Werner. Ich weiß nicht, was ich erzählen soll vom Tod oder von der Liebe. Oder ist das ein und dasselbe? Ich weiß nicht. Wir hatten kurz zuvor geheiratet, ich war schwanger. Wir gingen durch die Straßen. Ich sagte zu ihm, ich liebe dich, aber ich wusste noch nicht, wie sehr. Wir lebten im Wohnheim der Feuerwehreinheit. Mitten in der Nacht hörte ich Lärm. Ich schaute aus dem Fenster. Er sah mich, mach das Fenster zu und geh schlafen, ich bin bald zurück. Die Explosion selbst habe ich nicht gesehen, nur die Flamme. Der ganze Himmel eine hohe Flamme. Und er kam und kam nicht zurück. 4 Uhr, 5 Uhr, 6. Ruß, schreckliche Hitze. Sie schoben das brennende Graphit mit den Füßen vom Dach ohne Schutzkleidung. Man hatte ihnen nichts gesagt, sie waren wie zu einem normalen Einsatz geholt worden. 6 Uhr, 7 Uhr. Manchmal höre ich seine Stimme. Ganz lebendig. Aber er ruft mich nie. Auch nicht im Schlaf. Nur ich rufe ihn immer. Um 7 teilte man mir mit, dass er im Krankenhaus sei. Ich rannte hin, aber keiner wurde reingelassen. Nur Rettungswagen kamen ständig angerast. Die Milizionäre riefen, die Messgeräte würden weit über die Skala hinaus ausschlagen. Alle Frauen waren da. Ich hielt eine Ärztin fest, eine Bekannte, lass mich rein. Die Augen waren fast nicht zu sehen. Aufgedunsen, verquollen. Die Ärztin sagte, jeder müsste mindestens 3 Liter Milch trinken. Aber er trinkt keine Milch. Jetzt wird er, sagte sie. Geh weg von hier, sagte er, denk an das Kind. Um 10 Uhr morgens starb der Anlagenfahrer Schischenko als erster. Wir erfuhren, dass ein zweiter unter den Trümmern liegt. Valera Khadjemtschuk konnte nicht rausgeholt werden. Wurde einbetoniert. Die Männer erbrachen die Milch. Die Ärzte behaupteten, es seien Gasvergiftungen, von radioaktiver Strahlung sprach keiner. Alle Straßen waren gesperrt, keine Bahnen fuhren mehr. Die Straßen wurden mit irgendeinem weißen Pulver abgesprüht. Wie sollte ich am nächsten Tag ins Dorf kommen, um frische Milch für ihn zu kaufen? Nur die Militärs trugen Schutzmasken. Die Städter kamen mit Brot aus den Läden, Kuchen wurde an offenen Ständen angeboten. Abends wurde keiner mehr ins Krankenhaus gelassen. Ich stand unter seinem Fenster, er trat heran und rief mir etwas zu. So verzweifelt. Jemand hatte gehört, dass sie nachts nach Moskau gebracht werden sollten. Wir Frauen beschlossen mitzufahren. Lasst uns zu unseren Männern, ihr habt kein Recht. Die Soldaten stießen uns zurück. Dann erschien ein Arzt und sagte, die Männer würden nach Moskau gebracht und wir sollten ihnen Sachen bringen. Die Sachen, mit denen sie im Kraftwerk gewesen waren, seien verbrannt worden. Als wir mit Taschen zum Krankenhaus zurückkamen, war die Maschine schon weg. Man hatte uns an der Nase herumgeführt, damit wir nicht weinten und schrien. Als er noch lebte, hat er mich nachts immer gerufen, Lucia, Lusenka. Nachts träumte ich, dass er mich rief. Eine Spezialklinik für Radiologie in Moskau. Niemand wurde ohne Genehmigung hineingelassen. Ich gab dem Pförtner Geld und er sagte, geh rein. Dann saß ich im Zimmer der Stationsärztin. Sie fragte gleich, habt ihr Kinder? Wie konnte ich das zugeben? Ich musste meine Schwangerschaft verheimlichen, sonst würden sie mich nicht zu ihm lassen. Ich dachte, du musst sagen, zwei. Wenn du eins sagst, lässt sie dich nicht rein. Einen Jungen und ein Mädchen. Wenn es zwei sind, wirst du ja wohl keine mehr kriegen. Jetzt hör zu, das zentrale Nervensystem ist stark angegriffen, das Rückenmark ist stark angegriffen. Wenn du zu weinen anfängst, schicke ich dich sofort raus. Umarmen und küssen kommt nicht in Frage. Du darfst nicht nah rangehen, ich gebe dir eine halbe Stunde. Sie sitzen auf ihren Betten, spielen Karten, lachen. Man hat ihnen etwas gegeben. Die Schwellung im Gesicht ist schon weg. Der Schlafanzug zu kurz, wir versuchen, das Ganze spaßig zu nehmen. Die Jungen spürten, dass ich gern mit ihm allein gewesen wäre, sie gingen hinaus. Da habe ich ihn umarmt und geküsst. Als ich am nächsten Tag hinkam, lag jeder schon in einem Einzelzimmer. Sie gaben sich Klopfzeichen durch die Wand. In den Zimmern schlugen die Messgeräte sogar an den Wänden wie wild aus. Meine Welt schrumpfte auf einen Punkt zusammen, eher nur er. Nach 3 Tagen bot man mir ein Zimmer auf dem Krankenhausgelände an. Mein Gott, was für ein Glück. Aber wo soll ich für ihn kochen? Sie brauchen nichts zu kochen, ihre Mägen nehmen nichts mehr an. Er veränderte sich. Jeden Tag traf ich auf einen anderen Mann. Die Verbrennungen traten zutage. Im Mund, auf der Zunge, auf den Wangen. Die Schleimhaut löste sich ab. Die Gesichtsfarbe, die Farbe des Körpers, blau, rot, grau, braun. Es gehörte doch alles zu ihm. War mir lieb und vertraut. Ich wusste noch nicht, wie sehr ich ihn liebte. 14 Tage. Die Klinik für Strahlenkrankheiten. Innerhalb von 14 Tagen stirbt der Mensch. Die Sauerstoffzelte, in denen unsere Jungs lagen, wurden von Soldaten betreut, weil die angestellten Sanitäter sich weigerten. Sie forderten Schutzkleidung. Und jeden Tag hörte ich Tod. Tschischtschura, tot. Titjenek, tot. Tod, tot. Die Haut begann an den Händen und Füßen aufzuplatzen. Überall Blasen. Wenn er den Kopf drehte, blieb auf dem Kissen ein Büschel Haare zurück. Wir scherzten, wie bequem, da brauchen wir keinen Kamm. Bald darauf wurden alle kahl geschoren. Ich habe ihn selbst geschoren. Ich wollte alles für ihn selber tun, jede Minute. Mein Vater sagte, wie willst du so eine daran hindern? Die klettert sogar durchs Fenster. Einmal liegt auf seinem Nachttisch eine Apfelsine, groß, rosa. Er lächelt, habe ich geschenkt bekommen, nimm sie. Eine Schwester winkt mir zu, dass ich die Apfelsine nicht essen soll. Da sie schon einige Zeit neben ihm liegt, ist es schon gefährlich, sie anzufassen. Ich bin bereit, alles zu tun, damit er nicht ans Sterben denkt. Jemand ermahnt mich, vor ihnen liegt nicht mehr ihr Mann, sondern ein hochgradig verseuchtes Objekt. Sie sind doch keine Selbstmörderin, nehmen Sie sich zusammen. Dass ich bei ihm unter der Folie schlief, wusste keiner von den Ärzten. Die Schwestern ließen mich zu ihm. Er ist kein Mensch mehr, sondern ein Reaktor. Er verbrennt zusammen. Ich habe gebettelt und gefleht. Dann winkten sie ab. Wenn ich weg war, haben sie ihn fotografiert, nackt, zu wissenschaftlichen Zwecken. Ich sagte zur Dienstschwester, er stirbt mir. Und sie, er hat 1600 Röntgen abbekommen. Die tödliche Dosis ist 400. Als alle gestorben waren, wurde das Krankenhaus renoviert. Die Wände abgeschabt, der Boden herausgerissen und weggetragen. Die letzte Nacht. Ich sitze neben ihm. Um 8 Uhr früh sage ich, ich gehe jetzt, ich ruhe mich ein bisschen aus. Am Vormittag sollten Vitya Kibinok und Volodya Pravik beerdigt werden. Sie waren alle befreundet gewesen. Ich komme vom Friedhof zurück und rufe die Schwester vom Dienst an, wie geht's ihm? Er ist vor einer Viertelstunde gestorben. Ich hatte doch die ganze Nacht bei ihm gesessen. Ich stand am Fenster und schrie. Ich sah zum Himmel und schrie. Ich will ihn noch einmal sehen. An den Sarg erinnere ich mich nicht, nur an den großen Plastiksack. Sie zogen ihm die Paradeuniform an, die Mütze legten sie ihm auf die Brust. Passende Schuhe wurden nicht gefunden, weil die Füße so aufgedunsen waren. Auch die Uniform musste aufgeschnitten werden. Der erste Sarg wurde in einen Holzsarg gelegt. Dann dieser Sarg in einen weiteren Plastiksack gepackt und alles zusammen in einen Zinksarg gelegt. Nur die Mütze blieb oben auf. Auf dem Friedhof umringten uns Soldaten. Wir gehen unter Bewachung. Niemand wird herangelassen. Schnell, schnell, befiehlt ein Offizier. Man brachte uns sofort die Rückfahrkarten. 2 Monate später bin ich wieder nach Moskau gefahren. Vom Bahnhof aus direkt auf den Friedhof. Und auf dem Friedhof setzten die Wehen ein. Ein Mädchen. Natascha. Äußerlich gesund, Händchen, Füßchen. Aber eine Leberzirrhose und ein Herzfehler. Einige Stunden nach der Geburt teilte man mir mit, dass es gestorben sei. Nein, ich darf nach dem Schlaganfall nicht schreien. Sie haben mir eine kleine Holzkiste gebracht, da drin lag sie. Sie war ganz und gar eingewickelt. In meiner Nachbarschaft wohnt das ganze Reaktorpersonal. Sie haben ihr Leben lang im Atomkraftwerk gearbeitet. Sie fahren heute noch hin. Viele haben schlimme Krankheiten. Viele sterben, ganz plötzlich. Sie sterben, aber noch keiner hat sie richtig gefragt. Vom Tod wollen die Leute nichts hören. Ich habe ihnen von meiner Liebe erzählt, wie ich geliebt habe. Nachts rede und rede ich mit ihm. Nachts kam ein Wolf in den Hof. Ich sehe aus dem Fenster, da steht er und seine Augen leuchten wie Scheinwerfer. Mich kann nichts erschüttern. 7 Jahre ist es her, seit alle weggegangen sind. Die gerechteste Strafe auf der Welt ist der Tod. Ich habe mein Leben lang schwer und ehrlich gearbeitet. Gerechtigkeit ist mir nicht widerfahren. Es gibt keine Kirche hier. Ich weiß nicht, wem ich meine Sünden beichten soll. Wir hatten keine große Angst vor der Radioaktivität. Sie sagten, das ist etwas, was auf der Erde liegt und in die Erde kriecht. Das kann man nicht sehen. Das stimmt nicht. Ich habe sie gesehen. Das Cäsium hat bei mir im Garten gelegen. Es hatte eine Farbe wie Tinte. Es lag und glitzerte dort in Klumpen. So ein blaues Stück, so groß wie mein Kopftuch. Am nächsten Tag goss es in Strömen. Gegen Mittag war alles weg. Man riet uns, mit Mullbinden vor dem Mund und Gummihandschuhen im Garten zu arbeiten. Es ist zum Weinen und zum Lachen. Und dann sprach noch ein bedeutender Wissenschaftler im Club. Wir müssten das Holz waschen. So was Komisches. Wir sollten auch Bettbezüge, Laken, Gardinen waschen. Aber die sind doch im Haus. Wo soll denn im Haus Radioaktivität sein? Die Brunnen wurden verschlossen, Plastikfolie drum gewickelt. Ihr müsst weg von hier, ihr müsst evakuiert werden. Die Leute bekamen einen Schreck. Und dann höre ich, dass in einem Dorf ein alter Mann mit seiner Frau dageblieben ist. Einen Tag, bevor die Leute zusammengeholt und in Busse gesetzt wurden, haben die beiden ihre Kuh genommen und sind in den Wald gezogen. Dort haben sie einfach abgewartet, bis alle weg waren und sind dann zurückgekehrt. Seht mal aus dem Fenster. Eine Elster. Die jage ich nicht weg. Ich jage niemanden weg. Hier in der Nähe wohnt noch eine alte Frau. Ich habe ihr gesagt, sie soll zu mir ziehen. Nachts tut mir alles weh. Alle wohnen in der Stadt, aber ich will nicht weg von hier. Wozu von hier weggehen? Alles blüht und gedeiht. Von kleinen Fliegen bis zu den Wölfen, alles lebt. Die Flugzeuge flogen und flogen. Ganz tief über unseren Köpfen. Sie flogen zum Reaktor. Und bei uns fand die Evakuierung statt. Die Leute hatten sich eingeschlossen, versteckt. Und die Sonne schien. Die Soldaten klopften an, bist du soweit? Ich fragte, wollt ihr mir mit Gewalt Hände und Füße fesseln? Sie sagten nichts, dann sind sie gegangen. Die Frauen sind vor ihren Häusern auf Knien herumgerutscht, haben gebetet. Die Soldaten packten eine nach der anderen. Ich habe nicht geweint. Damals habe ich nicht geweint. Ich saß im Haus. Geschrei. Was für ein Geschrei, dann wurde es still, ganz still. Wenn mir traurig ist, heule ich ein bisschen. Das Dorf ist leer. Alle möglichen Vögel fliegen umher und Elche kommen. Die Menschen sind gegangen, aber die Katzen und Hunde haben sie hier gelassen. Sie standen vor den Höfen und warteten auf ihre Besitzer. Sie haben lange auf die Menschen gewartet. Obdachlose strolchen in der Zone herum. In den ersten Jahren gab es genug zu holen. Hemden, Jacken, Mäntel. Man brauchte nur zuzulangen und das Zeug auf die Trödelmärkte zu bringen. Alles lebt hier. Eidechsen, Frösche, Mäuse. Besonders im Frühling ist es schön hier. Solange mich meine Beine getragen haben, habe ich selbst Brot geholt, 15 Kilometer ein Weg. Und jetzt kann ich manchmal nicht im Haus umhergehen. Wenn Milizionäre kommen und das Dorf kontrollieren, bringen sie mir immer Brot mit. Was sie bloß zu kontrollieren haben. Ich lebe doch bloß hier. Nachts träume ich, dass mich jemand ruft. Die Stimme der Nachbarin. Sina. Stille. Und wieder Sina. Ich gehe öfter zu den Gräbern. Manchmal sitze ich bei ihnen, seufze ein wenig vor mich hin. Reden kann man mit Lebenden und mit Toten. Ich höre die einen wie die anderen. Wenn man allein ist und die Trauer kommt, die große Trauer. Manchmal mache ich einfach die Augen zu und wandere in Gedanken durchs Dorf. Na, sage ich dann, wo soll denn hier die Radioaktivität sein, wo doch Schmetterlinge umherflattern und Hummeln brummen? Ich möchte Zeugnis ablegen. Und jeden Tag erlebe ich stets von Neuem. Wir lebten in Pripyat, mitten in der Stadt. Da lebst du nun ein ganz gewöhnlicher kleiner Mensch. Du gehst zur Arbeit und kommst von der Arbeit. Einmal im Jahr fährst du in Urlaub. Ein ganz normaler Mensch. Und eines Tages wird aus dir unerwartet ein Tschernobyl-Mensch. Du möchtest so sein wie alle, aber es geht nicht mehr. Man schaut dich mit anderen Augen an. Man stellt dir Fragen, kannst du überhaupt Kinder in die Welt setzen? Wie hat das Kraftwerk gebrannt? Hat deine Frau dich verlassen? Alle horchen auf. Ah, von da kommst du. Wir haben keine Stadt verloren, sondern ein ganzes Leben. Der Reaktor brannte. Zwei Tage später sind wir von zu Hause weggegangen. Ich weiß noch, wie ein Bekannter sagte, es riecht nach Reaktor. Ein unbeschreiblicher Geruch. Ich werde nur meine Wahrheit erzählen. Es war so, im Radio hieß es, Sachen dürfen nicht mitgenommen werden. Ich nehme keine Sachen mit. Nur eine. Ich muss die Wohnungstür aushängen und mitnehmen. Ich kann die Tür nicht dalassen. Und den Türrahmen nagle ich mit Brettern zu. Auf der Tür hat mein Vater gelegen. Nicht überall ist das so, aber bei uns muss man einen Toten auf die Tür seines Hauses legen. Und er muss so lange dort liegen, bis der Sarg gebracht wird. Ich habe damals die ganze Nacht bei meinem Vater gesessen und er lag auf dieser Tür. Die Wohnung bleibt offen die ganze Nacht. Und auf derselben Tür sind Einkerbungen bis oben hin. Meine Längenmaße. Erste Klasse, zweite Klasse, siebente Klasse. Vor der Armee. Und daneben die meines Sohnes. Meiner Tochter. Unsere Tür. Unser ganzes Leben ist festgehalten. Ich bat einen Nachbarn, mir zu helfen. Er hat ein Auto. Er tippte sich an die Stirn. Aber ich habe sie rausgeholt, die Tür. Nachts. Auf dem Motorrad durch den Wald. Zwei Jahre später, als unsere Wohnung schon völlig geplündert war. Völlig ausgeräumt. Die Miliz raste hinter mir her, halt oder wir schießen. Sie nahmen an, ich sei ein Plünderer. Ich habe die Tür der eigenen Wohnung stehlen müssen. Ringsum hieß es damals, wir werden sterben. Ich brachte Frau und Tochter ins Krankenhaus. Sie hatten am ganzen Körper dunkle Flecken. Mal waren sie da, mal verschwanden sie wieder. So groß wie 5 Kopekenstücke. Beide wurden untersucht. Ich wollte das Ergebnis wissen. Man sagte, das ist nichts für sie. Ich fragte, für wen dann? Meine Tochter war 6 Jahre alt. Können Sie sich 7 kleine kahlköpfige Mädchen in einem Krankenzimmer vorstellen? Ich habe das Gefühl, du begehst Verrat, weil ich sie beschreiben muss wie eine Fremde. Ihre ganzen Qualen. Wir haben sie auf die Tür gelegt, bis der kleine Sarg gebracht wurde. Wie eine große Puppenschachtel. Ich möchte Zeugnis ablegen. Meine Tochter ist an Tschernobyl gestorben. Ich bin geflohen. Geflohen vor der Welt. Anfangs habe ich mich auf Bahnhöfen herumgedrückt. Da sind viele Menschen und du bist doch allein. Dann kam ich hierher in die tote Zone. Hier ist man frei. Mein eigenes Leben habe ich vergessen. Ich habe Sünde auf mich geladen. Ich mag zum Beispiel keine Dämmerung, keine Dunkelheit, so wie jetzt. Hier kann man ebenso durch ein Tier wie durch die Kälte umkommen. Über Dutzende von Kilometern trifft man hier keinen Menschen. Ich fahre durch die Dörfer. Früher war ich auf der Suche nach Makkaroni, Mehl, Öl, Konserven. Heute suche ich mir etwas auf den Friedhöfen. Den Toten wird hier genug zu essen und zu trinken dagelassen. Auf den Feldern wächst wildes Getreide. Im Wald gibt es Pilze und Beeren. Hier ist man frei. In Büchern habe ich gelesen, da Gott die Welt geschaffen hat, kann es nicht sein, dass sie misslungen ist. Bücher findet man hier ganz leicht. Einen leeren Tonkrug schon nicht mehr, auch keinen Löffel oder Gabeln. Aber Bücher liegen überall herum. Kürzlich habe ich Puschkin gefunden. Ich habe Gefallen daran gefunden, nachzudenken. Die Stille hilft, mich vorzubereiten. Gestern habe ich eine Wölfin mit ihren Jungen aus dem Schulhaus vertrieben. Die haben da gehaust. Man möchte niemanden töten. Fürst Mischkin fragte, ob man einen Baum sehen könne, ohne glücklich zu sein. Wozu das Böse betrachten? Jede Kreatur ringsum läuft auf vier Beinen, schaut zur Erde. Allein der Mensch steht auf zwei Beinen und richtet die Arme und den Kopf zum Himmel. Alles geschieht uns nach unseren Sünden. Ich bete, ich lese für mich. Herr, ich rufe zu dir. Nur im Bösen ist der Mensch so raffiniert. Und wie einfach ist er in den schlichten Worten der Liebe. Ich fürchte den Menschen. Aber ich möchte ihm immer wieder begegnen. Hier leben entweder nur Banditen, die sich verstecken, oder so einer wie ich. Mein Name? Wie ich heiße? Ich habe keinen Ausweis. Den hat mir die Miliz abgenommen. Was treibst du dich hier herum? Ich tue Buße. Darauf schlugen sie noch mehr auf mich ein. Unser Regiment wurde alarmiert. Erst auf dem bielorussischen Bahnhof in Moskau wurde uns mitgeteilt, wohin wir gebracht werden. Direkt zum Atomkraftwerk. Jeder bekam einen weißen Kittel, eine weiße Mütze, einen Mundschutz aus Mull. Einen Tag kratzten wir unten, einen Tag oben auf dem Dach des Reaktors. Roboter machten nicht mit, die Technik spielte verrückt. Aber wir arbeiteten. Und wir waren stolz darauf. Du kommst in ein Haus, Fotos hängen an der Wand, aber kein Mensch ist zu sehen. Immer wieder stießen wir auf streunende Hunde und Katzen. Sie benahmen sich seltsam, erkannten die Menschen nicht. Man wies uns an, sie zu erschießen. Keiner da. Nur wir, die Miliz. Die Jungs fuhren zum Block direkt an den Reaktor heran, um zu fotografieren. Man wollte doch zu Hause etwas vorzeigen. Ich hatte es abgelehnt, mitzufahren. Ich habe eine junge Frau, wollte nichts riskieren, doch die Jungs haben jeder 200 Gramm Wodka getrunken und sind hingefahren. Ein verlassenes Haus. Abgeschlossen. Ein Kätzchen am Fenster. An der Tür ein Zettel, lieber guter Mensch, such bei uns keine Wertgegenstände. Du kannst alles benutzen, aber bitte nicht plündern. Wir kommen zurück. An anderen Häusern sah ich Aufschriften »Verzeih uns Haus« oder »Nicht die Katze prügeln«. In Kinderschrift »Sie ist eine Gute«. Wir standen auf Sicherungsposten, bauten Erdhütten, Beobachtungstürme. Wir sind kriegsmäßig gekleidet. Auf der einen Seite der Straße Soldaten, auf der anderen werden Kühe gehütet, dröhnen Erntemaschinen. Befehl, Arbeit, Aufgabe. Ich bin ein Armeemensch. Frauen versammeln sich und jammern, lasst uns rein, Jungs, es sind doch unsere Häuser. Sie bringen Eierspeck, selbstgebrannten Schnaps. Bevor wir losfuhren, kam Angst auf. Dort verlor sie sich. Wenn ich diese Angst hätte sehen können. In mein medizinisches Blatt wurden 21 Röntgen eingetragen. Das Prinzip war einfach. Die Messergebnisse wurden mit der Zahl der Stunden multipliziert, die wir mit dem Hubschrauber über dem Reaktor kreisten. Heute waren es 80 Röntgen, am nächsten Tag 120. Wir sprachen mit Wissenschaftlern. Einer sagte, ich kann euren Hubschrauber mit der Zunge ablecken und mir passiert nichts. Ein anderer, Jungs, was ihr fliegt ohne Schutzanzüge, seid ihr lebensmüde, vermummt euch, panzert euch. Wir legten die Sitze mit Bleiplatten aus, schnitten uns Brustpanzer aus Blei zurecht. Nachts saßen wir vor dem Fernseher, damals lief gerade die Fußball-Weltmeisterschaft. 3 Jahre später, einer wurde krank. Ein zweiter. Einer starb, ein anderer wurde wahnsinnig. Ich wollte leben. Ich wollte heiraten. Da kommt der Gestellungsbefehl mit dem roten Streifen Spezialübung. Wir hatten Befehl, die oberste Bodenschicht abzutragen. Ein paar Tage später wurden Gasmasken ausgegeben, keiner benutzte sie. Jeder bekam Auftrag, Wodka zu kaufen. Ich schleppte 2 Rucksäcke voll Flaschen an. Die Jungs warfen mich vor Freude in die Luft. Die Kantine bekam aus der Kolchose Fleisch, Milch, saure Sahne. Der Arzt hat davon nichts angerührt. Wir aßen alles. Die Erdbeeren wurden reif. Die Bienenstöcke waren voller Honig. So war die Lage. Es wurde geklaut und rausgeschafft, was das Zeug hielt. Kleider, Stiefel, Stühle, Akkordeons, Nähmaschinen. Alles auf die Trödelmärkte. In der Sperrzone blieb nur der Boden zurück. Und die Gräber. Man brachte uns Fleisch, das in die Lagerstätte für radioaktiv verseuchtes Material soll. Bei den Rindern fehlten die Keulen, die Lendenstücke. Nicht mal 1000 Röntgen Schrumm hauen Russenschwänze um. Hübsches Liedchen von da. Ich habe mein Fett abbekommen. Gleich nach der Armee wurde ich Invalide 2. Klasse. Mit 22 Jahren. Wir haben eimerweise Graphit geschleppt. 10.000 Röntgen. Wir haben den Sarkophag aufgeschüttet. Ich habe keine Angst mehr vor dem Tod. Ein Freund ist gestorben, er wurde immer dicker, schwoll an. Wie ein Fass. Und ein Nachbar, er wurde ganz schwarz, wie Kohle, und ist bis auf Kindesgröße zusammengeschrumpft. Der Anlagenfahrer Toptunow hatte in der Nacht im Kraftwerk Dienst gehabt und wenige Minuten vor der Explosion noch den roten Havarieschutzknopf gedrückt. Aber der hat gar nicht funktioniert. Toptunow wurde wie die anderen auf dem Friedhof im Mitino begraben. Über dem Sarg 1,5 Meter Beton mit Bleiverkleidung. Wir sind einsam. Fremde. Wir werden sogar gesondert beigesetzt, wie Außerirdische. Ich bin Kommunist, wie hätte ich Nein sagen können? Heute nach 9 Operationen denke ich anders darüber. Ich erinnere mich, da stand ein Kran aus Deutschland, stand still, tot. Die Roboter starben, durch die Strahlung sind die ganzen Innereien verschmort. Außer uns weiß keiner, was wirklich dort passiert ist. Ich falle vor Ihnen auf die Knie. Ich bitte Sie, finden Sie Anna Suschko. Sie hat bei uns im Dorf gewohnt, im Dorf Koschuschka. Sie ist von Kindheit an stumm. Sie hat allein gelebt, ist 60 Jahre alt. Während der Umsiedlung wurde sie von einem Krankenwagen abgeholt und an einen unbekannten Ort gebracht. Sie kann nicht lesen und schreiben. Alleinstehende Alte und Kranke wurden in Heime geschafft, versteckt, keiner weiß wo. Wir haben sie umsorgt wie ein kleines Kind. Einer hat ihr Holz gehackt, ein anderer Milch gebracht oder abends mit ihr zusammengesessen, den Ofen geheizt. 2 Jahre ist es her, seit wir zurückgekehrt sind. Sagen Sie ihr, dass ihr Häuschen heil und ganz ist. Das Dach ist in Ordnung, auch die Fenster. Und was zerschlagen und geplündert ist, bringen wir gemeinsam in Ordnung. Geben Sie uns nur die Adresse, wo sie wohnt und leidet. Wir holen sie raus, damit sie nicht vor Sehnsucht stirbt. Eine unschuldige Seele quält sich in einer fremden Welt. Da ist noch eine Besonderheit. Wenn ihr etwas wehtut, summt sie ein Lied, klagend, ohne Worte, nur die Stimme. Sprechen kann sie nicht. Damals hatte ich ganz andere Dinge im Kopf. Meine Frau hatte mich gerade verlassen. Die Leute wurden nachts zusammengeholt aus dem warmen Bett, kriegten ihren Gestellungsbefehl. Ich war damals wie von Sinnen. Meine Frau hatte mich betrogen, alles andere war unwichtig. Dort war man in einer fantastischen Welt, wo das Ende der Welt und das Steinzeitalter aufeinandertrafen. Wir wohnten im Wald in Zelten, 20 Kilometer vom Reaktor entfernt. Wir gruben Müllhalden und Gärten um. Die Frauen schauten zu und bekreuzigten sich. Wir trugen Atemschutzmasken, Tarnumhänge. Die Sonne brannte. Warum sollte ich mich einsetzen, während ein anderer mit meiner Frau schlief? Warum ich, warum nicht er? Ich habe dort keine Helden gesehen. Verrückte ja, denen das eigene Leben egal war. Ich habe mehrmals versucht, mir das Leben zu nehmen. Wir erschienen in den Gärten wie Teufel. Die Frauen begriffen nicht, warum wir alles herausrissen. Im Haus brennt ein Feuer im Ofen, in der Pfanne brutzelt Speck. Du hältst den Geigerzähler ran, kein Ofen, sondern ein kleiner Reaktor. Was sollen wir erzählen? Dass Feuerwehrleute direkt am Reaktor über weichen Brennstoff getrampelt sind, dass er leuchtete und sie nicht wussten, was das ist? Mehrmals kam mir der Gedanke, dass man eines Tages Wissenschaftler jagen wird, so wie man im Mittelalter Ärzte gejagt und ertränkt hat. Begraben wurden Häuser, Brunnen, Bäume. Erde wurde begraben, abgetragen und in großen Lagen zusammengerollt. Wir begruben den Wald. Wir sägten die Bäume bis auf 1,5 Meter ab, wickelten die Stämme in Plastikfolie. Ich konnte nachts nicht schlafen. Wenn ich die Augen zumachte, sah ich, wie sich etwas Schwarzes bewegte, drehte. Lebende Erdschichten mit Insekten, Käfern, Spinnen, Würmern darin. Ich habe begraben, begraben. Die Männer haben Wodka getrunken, Karten gespielt, waren hinter den Frauen her, zeugten Kinder. Wir träumten von Beförderungen, wir tricksten, klauten. Einer von uns war feige, schlief sogar in seinem Gummianzug, rief: Ich will leben. Er wurde aus der Partei ausgeschlossen. Jeden Tag wurden Zeitungen gebracht, Tschernobyl, Stätte der Heldentaten. Reaktor besiegt, das Leben geht weiter. Wen sollten wir besiegen? Das Atom? Die Physik? Den Kosmos? Der Politstellvertreter las Zeitungsmeldungen vor, da schon wenige Tage nach der Katastrophe wieder die rote Fahne über dem vierten Block flatterte. Einen Monat später war sie von der hohen Strahlung zerfressen. Eine neue wurde gehisst. Einen Monat später die nächste und so weiter. Ich hatte damals keine Angst zu sterben. Meine Frau hat mir kein einziges Mal mehr geschrieben. Ich kam hin, als die Vögel brüteten, und bin abgefahren, als die Äpfel im Schnee lagen. Wir haben Erde in der Erde begraben. Bei Leonid Andrejew gibt es eine Erzählung. Ein Bewohner Jerusalems, an dessen Haus Jesus Christus vorbeigeführt wurde, sah und hörte alles, aber er hatte gerade Zahnschmerzen. Vor seinen Augen brach Christus unter dem Kreuz zusammen und schrie, und der Mann sah das alles, aber sein Zahn tat weh und er lief nicht hinaus auf die Straße. 3 Tage später, als die Zahnschmerzen weg waren, erzählte man ihm von Christus' Auferstehung, und da dachte er, das alles hätte ich selber sehen können, wenn ich nicht Zahnschmerzen gehabt hätte. Und mich hatte damals meine Frau verlassen. Hier soll ein Mann herumgestrichen sein. Hat Philosophie studiert und später im Gefängnis gesessen. Begegnest du in der Zone einem Menschen, erzählt er dir nie die Wahrheit. Das war ein kluger Kopf. Tschernobyl, hat er gesagt, ist dazu da, Philosophen hervorzubringen. Die Tiere hat er wandelnden Staub genannt und die Menschen sprechende Erde. Die Zone zieht einen an, kann ich nur sagen. Wer einmal dort war, den zieht es immer wieder hin. Ich wurde ins Kreiskomitee geladen. Hör zu, Chefjäger. In der Zone sind viele Haustiere zurückgeblieben. Katzen, Hunde. Die müssen alle abgeschossen werden. Ich stellte in aller Eile 2 Jagdbrigaden zusammen. Keine Atemschutzmasken, nichts. Nur Mullbinden vor der Nase. Irgendwelche Rezepte tauchten auf. Ein Löffel Gänsemist auf eine Flasche Wodka. 2 Tage stehen lassen, dann trinken. Lieder tauchten auf. Willst du Vater werden? Zieh deinen Eiern Bleihosen an. Als wir das erste Mal kamen, freuten sich die Hunde. Sie warteten noch auf die Menschen, folgten der menschlichen Stimme. Wir erschossen sie überall, im Haus, im Stall, in den Gärten. Schleppten sie zusammen und warfen sie auf LKWs. Sie verstanden nicht, warum wir sie töteten. Sie folgten doch nur der menschlichen Stimme. Es war so leicht. Aber Schildkröten haben wir nicht getötet. Ihr Panzer hält es aus, wenn du mit dem Jeep drüber fährst. Im besoffenen Zustand natürlich. Die Evakuierungsanweisung lautete für 3 Tage. Nur vorübergehend. Die Kinder wurden beschwindelt. Wir fahren in den Zirkus. Die Leute glaubten, sie könnten bald zurückkehren. Die Hunde winselten, wollten zu ihren Besitzern in die Busse. Die Soldaten traten sie mit den Stiefeln. Sie rannten lange hinter den Bussen her. Die Möglichkeit zu schießen auf ein lebendes Objekt. Instinkt. Jagdfieber. Wir tranken ein und los ging's. Wurde mir im Betrieb als Arbeitstag angerechnet. Zuerst waren die Häuser noch versiegelt. Aber da sitzt eine Katze im Fenster. Wie soll man die treffen? Später kamen Plünderer. Schlugen die Türen ein. Hunde, die am Leben geblieben waren, ließen sich in den leeren Häusern nieder. Du kommst rein und einer stürzt sich auf dich. Allmählich trauten sie dem Menschen nicht mehr. Eine Hündin liegt mitten in der Stube, um sie herum die ganzen Welpen. Natürlich war das unangenehm. Wir haben gearbeitet wie Strafkommandos. Wir kommen an, umzingeln das Dorf und die Hunde flüchten, kaum dass sie den ersten Schuss gehört haben. Rennen in den Wald. Die Katzen sind schlauer. Ein Kätzchen war in einen Tontopf geklettert, ich habe es rausgeschüttelt. Hunde und Katzen fraßen Eier, Hühner waren ja geblieben. Als sie damit fertig waren, fraßen sie die Hühner. Als keine Hühner mehr da waren, fraßen die Hunde die Katzen. Manchmal fanden wir auch Schweine in den Ställen. Schweine haben wir nicht abgeschossen. Wir singen. Auf dem Berg rattert laut ein Traktor. Auf dem Berg, da steht der Reaktor. Wir warfen alles auf einen Lastwagen bis oben hin. Wenn wir sie nicht ganz erledigt hatten, winselten sie, heulten. Besser ist es, wenn du aus der Entfernung tötest. Meinem Sohn konnte ich nichts erzählen, er ist noch ein Kind. Wir brachten sie zum Magilnik, eine tiefe Grube. Wir sollten so graben, dass das Grundwasser nicht erreicht wurde. Keiner hat sich daran gehalten. Wir kippten sie in die Grube. Aber da war so ein kleiner schwarzer Pudel, der krabbelte wieder raus. Keiner hatte eine Patrone übrig, um ihn zu erledigen. Wir schubsten ihn zurück, schütteten Erde drüber. Er tut mir noch heute leid. Eine Kuh kam mit einem Kälbchen an. Wir haben sie nicht erledigt. Pferde auch nicht. Man hat Vieh aus Bielorussland weggeschafft und in Russland verkauft. Die Fersen hatten schon Leukämie, dafür gingen sie billig weg. Einmal sollten wir für eine Hochzeit ein Wildschwein in der Zone schießen. Auf Bestellung. Die Leber zerbröselte einem schon in der Hand. Trotzdem wollten sie unbedingt ein Wildschwein aus der Zone. Wir schießen auch für wissenschaftliche Zwecke. Einmal im Quartal zwei Rehe, zwei Füchse, zwei Hasen. Alle verstrahlt. Trotzdem schießen wir auch was für uns und wir essen das Fleisch. Irgendwas muss man ja essen. Jemand kaufte sich auf dem Basar eine Fuchsfellmütze. Der hat eine Glatze gekriegt. Andere gehen einfach gern durch den Wald und jagen Kleintiere. Die Sache geht mir nicht aus dem Kopf, dieser kleine schwarze Pudel. Schade, dass damals keiner eine Patrone übrig hatte. 20 Mann und keine einzige Patrone am Ende des Tages. Man hat mir ein Strahlenmessgerät gegeben, aber was soll ich damit? Wenn ich Wäsche wasche, sie ist schneeweiß, bei mir klickt das Gerät nur so. Wenn ich Essen koche, einen Kuchen backe, klickt es. Zwei Kinder, zwei Jungen. Der Älteste, er ist Karl. Er ist der Kleinste in der Klasse. Er darf nicht laufen, nicht spielen, wenn ihn jemand versehentlich schlägt und Blut fließt, kann er sterben. Ich habe in der Toilette geweint. Alle Mütter weinen in den Toiletten. Lasst uns in Ruhe, liebe Leute. Wir müssen hier leben. Ihr habt geredet und fahrt wieder ab, aber wir müssen hier leben. Da liegen die Karteikarten. Ich nehme sie in die Hand. Jeden Tag. Anja Budai, geboren 1985, 380 Rem. Witja Grinkewitsch, geboren 1986, 785 Rem. Nastja Schablowskaja, geboren 1985, 570 Rem. Andrei Katschenka, geboren 1987, 450 Rem. Das kann nicht sein, heißt es. Wie leben Sie mit so einer Schilddrüse? Ich lese, sehe, jeden Tag. Könnt ihr helfen? Nein. Warum kommt ihr dann? Fragt uns aus. Lasst uns in Ruhe, liebe Leute. Wir müssen hier leben. Es war kein gewöhnliches Feuer, sondern so ein Glühen. Noch heute sehe ich den himbeerfarbenen Schein vor mir. Der Reaktor leuchtete irgendwie von innen. Wunderschön. Nicht mal im Kino hatte ich so etwas gesehen. Die Leute strömten auf die Balkons, wer keinen hatte, ging zu Freunden. Wir wohnten im 9. Stock, hatten beste Sicht. Kleine Kinder wurden auf den Arm genommen, guck mal, das musst du gesehen haben. Wir standen im schwarzen Staub, redeten, atmeten. Einige waren von weit her gekommen, um sich das anzusehen. Wir wussten nicht, dass der Tod so schön sein kann. Ich würde nicht sagen, dass er ohne Geruch war. Es kratzte im Hals und die Augen tränten. Die ganze Nacht konnte ich nicht schlafen. Über uns liefen die Nachbarn hin und her. Sie packten wohl. Als es gegen Morgen hell wurde, schaute ich mich um und spürte, ich habe es tatsächlich damals gespürt, es ist anders geworden. Etwas hat sich verändert. Als wir aus Pripyat rausfuhren, kamen uns Militärkolonnen entgegen. Gepanzerte Fahrzeuge. Als wir sie sahen, erschraken wir nicht, sondern waren vielmehr beruhigt. Aber mir war die ganze Zeit so, als ob nicht ich das erlebe, sondern jemand anders. 100.000 waren unterwegs. Alles war weggekauft, weggegessen. Mein Sohn ging damals in die 4. Klasse. Alle hatten Angst vor ihm und nannten ihn Leuchtkäfer. Seine Kindheit war so früh zu Ende. Im Traum wandere ich oft mit ihm durch unser Pripyat. Heute ist es eine Geisterstadt. Wir gehen und betrachten die Rosen. In Pripyat gab es viele Rosen. Ich war so jung, mein Sohn war so klein. Ich habe geliebt. Aber alle Angst habe ich vergessen. Als ob ich nur Zuschauerin wäre. Ich habe versucht, mir die Tage einzuprägen. Ich geriet in etwas völlig Unbekanntes, wie auf dem Mars. Also ich kriege den Meldebefehl und erscheine diszipliniert, wie ich bin, am selben Tag im Wehrkreiskommando. Willst du nicht für 25 Tage in ein Lager bei Minsk? Ich dachte, warum nicht? Du erholst dich von der Familie, von der Arbeit, marschierst in frischer Luft. Als es dunkel war, wurden wir in Busse verladen und bekamen die Anweisung, wer Schnaps dabei hat, austrinken. Morgens fanden wir im Wald unsere Einheit. Schutzkleidung wurde ausgeteilt, eine Garnitur, noch eine dritte. Na, denke ich, das muss was Ernstes sein. Dazu Mäntel, Pelzmützen, Matratzen, alles für den Winter. Wir hatten aber Sommer und sollten in 25 Tagen wieder zu Hause sein. Der Hauptmann lachte von wegen 25 Tage. Ihr dampft für ein halbes Jahr ab nach Tschernobyl. 6 Tage standen wir bei Minsk, 6 Tage haben wir getrunken. Ich habe die Aufkleber der Schnapsflaschen gesammelt. Zuerst gab es Wodka. Dann tauchten die merkwürdigsten Getränke auf, Nichinol und andere Glasreinigungsmittel. Als Chemiker hat mich das interessiert. Nach Nichinol hast du zwar einen klaren Kopf, aber die Beine sind wie Watte. Du befiehlst dir aufzustehen und fällst um. Neben den Zelten Berge von leeren Konservenbüchsen, ganze Montblancs von Müll. Fleisch, Perlgrütze, Sprotten. Schwärme von Katzen wie Fliegen. Die Dörfer ringsum leer. Der Wind lässt eine Gartentür knarren. Du denkst, da ist ein Mensch. Stattdessen kommt eine Katze heraus. Wir hoben die Erde ab, rollten sie zusammen wie einen Teppich. Eine Arbeit für Wahnsinnige, hunderte Kilometer abgetragener, unfruchtbarer Erde. Häuser, Schuppen, Bäume, Landstraßen, Kindergärten, Brunnen, alles wie nackt. Wenn wir nicht jede Nacht getrunken hätten. Wir wechselten Dachschiefer aus, wuschen die Dächer. Der Wind weht, Wolken ziehen dahin. Der Reaktor ist noch nicht geschlossen. Eine Schicht war abgetragen, in der nächsten Woche konnten wir von vorn anfangen. Nach uns blieben die Mogilniki zurück, die Grabhügel. Zurück blieben Lastwagen, Geländewagen, Kräne. Metall speichert Radioaktivität. Später wurde alles gestohlen und verkauft. Unsere Toilette ein langer Graben im Feld. Nebenan der Reaktor. Jeden Tag leerten wir in unserem Zelt eine 3-Liter-Flasche Schnaps. Der eine spielt Schach, der andere Gitarre. Der Mensch gewöhnt sich an alles. Einer brüllt herum, will sich prügeln. Zwei setzen sich betrunken an Steuer, sie kamen um. Keiner hat gejammert, es gab keine Feiglinge. Die Offiziere haben den Kopf nicht aus den Zelten gesteckt, haben in Hausschuhen herumgelungert. Wir gruben, wir begruben. In der zweiten Einsatzhälfte bekamen wir endlich Messgeräte, die 50 Jahre in irgendwelchen Depots herumgelegen hatten. Absurdes Theater. Zum Schluss wurde allen in den Wehrpass die gleiche Zahl eingetragen, mittlere Strahlenbelastung. Einmal ein Sonderauftrag, ganz schnell ein Haus in einem leeren Dorf abwaschen. Fantastisch. Morgen findet da eine Hochzeit statt. Wir spritzten das Dach mit Wasserschläuchen ab, auch die Bäume trugen Erde ab, mähten Kartoffelkraut auf dem Feld, mähten den ganzen Garten, das Gras im Hof. Ringsum Ödnis. Am nächsten Tag wurde das Brautpaar gebracht, ein Bus mit Gästen, Musikanten, ein echtes Hochzeitspaar. Sie hatten sich überreden lassen, wohnten schon woanders, die Hochzeit sollte gefilmt werden. Die Propaganda rollte. Selbst hier verteidigten sie unsere Mythen, wir überleben überall, sogar auf toter Erde. Wie wir gruben. In meinem Tagebuch steht, was ich dort begriffen habe. Ich habe begriffen, wie leicht es ist, zur Erde zu werden. Von Anfang an, da war irgendetwas passiert. Mein Bruder kam aus der Schule, an alle Kinder wurden Tabletten ausgegeben. Trotzdem verbrachten wir den 1. Mai sehr schön. In meinem Zimmer hatte der Wind das Fenster aufgestoßen, daran habe ich mich später erinnert. Es war weit weg, ich arbeitete damals bei der Inspektion für den Naturschutz. Wir warteten auf Anweisungen, aber die trafen nicht ein. Jemand hatte westliche Sender gehört, nur dort wurde bekannt gegeben, was für Tabletten man einnehmen muss. In der Stadt tauchte eine Geisteskranke auf. Ging auf dem Basar umher und behauptete, ich habe die Radioaktivität gesehen, sie ist ganz blau und glitzert. Auf einmal das neue, ungewohnte Gefühl, dass jeder ein eigenes Leben hat. Wie waren wir denn gewohnt zu leben? In der Gemeinschaft, mit dem ganzen Betrieb. Wir waren Kollektivwesen. Nun machten sich die Leute auf einmal selbst Gedanken darum, was sie ihren Kindern zu essen geben dürfen. Wir fuhren im Gebiet umher, nahmen Wasser- und Bodenproben und brachten sie mit dem Auto nach Minsk. Keine Schutzanzüge. Du sitzt vorn und hinter dir leuchten die Proben. Es heißt, das Volk ist heilig, aber die Regierung ist kriminell. Aus den Kindergärten waren die Köche und Schwestern weggelaufen. Alle Ärzte waren weg. Ich brauchte einen Wagen für die Fahrten. Man stellte mir einen bemannten Schützenpanzerwagen zur Verfügung mit einem Maschinengewehr. Wir fahren, die Straße gehört uns, die Wälder gehören uns, die Gegend dort ist unbeschreiblich schön. Der Wald ursprünglich und uralt. Kleine Flüsse schlängeln sich durchs Land, grünes Gras. aber du weißt bereits, dass alles vergiftet ist. Wir hatten Anweisungen, keine engen Kontakte mit der Bevölkerung zu unterhalten. Die Dorfleute litten schuldlos, wie Kinder. Sie verstanden nicht, was geschehen war und wollten so gern den Wissenschaftlern glauben. Und man versicherte ihnen, alles ist gut. Nichts Schlimmes. Wascht euch nur vor dem Essen die Hände. Ich habe erst später begriffen, dass wir alle beteiligt waren. An einem Verbrechen. Einer Verschwörung. Der Mensch erwies sich als schlechter, als ich dachte. Ich bin auch schlecht. Das weiß ich jetzt von mir. Der Wind trägt den Staub von einem Feld zum anderen. Lautlos. Überall der gleiche vergiftete Boden. Und überhaupt habe ich begriffen, dass Schlimmes im Leben leise und auf natürliche Weise geschieht. Kinderchor. So eine schwarze Wolke. So ein Regen. Die Pfützen wurden gelb. Grün. Es soll Blütenstaub gewesen sein. Ich erinnere mich, wie ein Soldat eine Katze jagte. Als er das Messgerät auf sie richtete, hörte man Klick, Klick, wie eine Maschinenpistole. Ein Junge und ein Mädchen rannten der Katze nach. Es war ihre Katze. Der Junge sagte nichts, aber das Mädchen rief, die kriegt ihr nicht. Sie rannte und rief, hau ab, Mieze, hau ab. Großmutter hat uns in den Keller gesperrt. Sie selbst kniete nieder und betete. Sie steckten uns in einen Militärzug. Als wir in die Bahnhöfe einfuhren, bekreuzigten sich die Leute. Auf jeder Station wurde unser Zug lange abgespült. Als wir auf einem Bahnhof ausstiegen und in die Imbissbude liefen, wurde kein anderer reingelassen. Hier essen Tschernobyl-Kinder Eis. Die Verkäuferin sagte zu jemandem am Telefon, wenn sie weg sind, kochen wir die Gläser ab und wischen den Fußboden mit Chlor auf. Die Ärzte nahmen uns die Kleidung ab, alle Sachen, sogar Briefumschläge, Bleistifte, Kugelschreiber, taten alles in Plastiktüten und Vergrubenes. Ich habe geträumt, dass ich gestorben bin. Ich möchte erzählen, wie sich meine Großmutter von unserem Haus verabschiedet hat. Sie bat meinen Vater, einen Sack Weizen aus der Kammer zu holen und hat ihn im Garten ausgestreut. Für die Vögel, die Geschöpfe Gottes. Dann hat sie Eier in ein Sieb gesammelt und in den Hof gekippt. Dann hat sie Speck zurechtgeschnitten, für die Tiere. Sie hat die Samen aus ihren kleinen Beutelchen im Garten ausgeschüttet. Möhren, Kürbisse, Gurken, Perlzwiebeln, Blumensamen. Sollen sie in der Erde leben? Dann hat sie sich vor dem Haus verneigt, vor dem Schuppen. Sie ist um jeden Apfelbaum herumgegangen und hat sich verneigt. Ich habe es gehört. Die Erwachsenen haben miteinander geflüstert. Aus meinem Geburtsjahr 1986 gibt es keine Jungen und Mädchen in unserem Dorf. Nur mich. Die Ärzte wollten nicht erlauben, dass ich auf die Welt komme. Meine Mutter ist aus dem Krankenhaus weggerannt und hat sich bei meiner Großmutter versteckt. Ich habe keine Geschwister. Im Radio haben sie gesagt, Igel werden ohne Stacheln geboren. Rosen sind ohne Blütenblätter. Es wird Menschen geben ohne Haare, ohne Wimpern, nur Augen. Bei uns starben die Sperlinge aus, gleich im ersten Jahr. Sie lagen überall in den Gärten auf den Straßen. Sie wurden eingesammelt. In dem Jahr durfte kein Laub verbrannt werden. Baba Nadja. Sie wurde immer ins Haus geholt, wenn jemand gestorben war. Um zu wehklagen, zu beten. Sie haben unseren großen alten Park abgeholzt. Die alten Linden. Baba Nadja kam. Kein Blitz hat eingeschlagen, keine Trockenheit hat sie verdorren lassen, kein Meer hat sie überschwemmt. Da liegen die schwarzen Särge. Sie hat die Bäume wie Menschen beweint. Ein Kran hebt ein Haus an und stellt es in eine tiefe Grube. Bücher, Glas, Puppen liegen herum. Ein Bagger schiebt alles zusammen. Dann wird Sand und Lehm darüber geschüttet und planiert. Ich hatte ein Fahrrad. Die Soldaten wuschen die Kühe ab. Ich dachte, die armen Tiere im Wald, die wäscht keiner. Die werden sterben. Nachts fliege ich. Mitten im hellen Licht. Das ist keine Realität, aber auch nichts Jenseitiges. Es ist etwas Drittes. Nur das Licht. Ich habe das Gefühl, dass ich es berühren kann. Ich bin noch mit allen Freunden zusammen, stehe aber schon abseits, einzeln, allein. Sie glauben, dass ich nichts von meinem Tod ahne, nichts errate. Sie wissen nicht, dass ich nachts fliegen lerne. Ich hatte einen Freund. Er hieß André. Wir werden sterben und in die Wissenschaft eingehen, sagte er. Wer hat gesagt, dass das Fliegen leicht ist? Das war alles in einem anderen Leben, ich begreife nicht. Alle sind tot, die ganze Brigade, 7 Mann. Junge Leute. Mein Mann ist als letzter gestorben. Hochbaumonteure. Sie haben die Stromleitungen in den evakuierten Dörfern abgeschaltet, sind die Masten hoch und runter geklettert. Ich kannte seinen ganzen Körper auswendig, ich habe alles abgeküsst. Ich hatte so große Sehnsucht nach ihm, es tat mir körperlich weh. Er kam schon mit geschwollenen Lymphknoten zurück, ich habe sie mit den Lippen erspürt. Er beruhigte mich, das geht wieder weg. Die Initiative ging von mir aus, ich habe ihn gedrängt, heirate mich. Ich habe ihn selbst gebeten. Ich wollte lieben, ganz stark lieben. Vielleicht ist er nur in eine andere Form geschlüpft und lebt in einer anderen Welt. Er wollte nicht zum Arzt gehen. Ich spüre ja nichts. Aber die Lymphdrüsen waren schon so groß wie Hühnereier. Eine Woche später wurde er operiert. Schilddrüse und Kehlkopf entfernt und durch Röhrchen ersetzt. Ich habe Geschenke für Ärzte und Schwestern gekauft. Konfekt, teure Liköre, Schokolade. Ich erhielt eine spezielle Spritze. Ich musste ihn durch diese Spritze ernähren. 4-mal am Tag habe ich etwas Frisches für ihn gekocht, habe es durch den Fleischwolf gedreht, durch ein Sieb gestrichen und in die Spritze eingezogen. Aber er schmeckte nichts mehr. Wir hingen an einem so dünnen Faden, aber uns schien, als wären wir wieder fest mit dem Leben verbunden. Eines Morgens weckte ich ihn, da konnte er nicht mehr aufstehen, konnte auch nichts mehr sagen. Er sprach nicht mehr. Die Augen waren riesengroß. Uns blieb noch ein Jahr. Ein Mensch, den ich geliebt habe, so geliebt habe. Er verwandelte sich vor meinen Augen in ein Ungeheuer. Die Lymphknoten waren entfernt worden, der Blutkreislauf war gestört, die Nase hatte sich verschoben, ein Ausdruck war in seinen Augen, als lauere jemand anders dahinter. Dann schloss sich ein Auge ganz. Immer wieder zeigte er mir mit den Händen, ich solle ihm einen Spiegel bringen. 2 Tage konnte ich ihn hinhalten. Schließlich brachte ich ihm einen Spiegel, den allerkleinsten. Er schaute hinein, griff sich an den Kopf, begann im Bett hin und her zu schaukeln. Ich habe ihn nicht belogen. Was hätte ich verschweigen sollen? Ich habe so weit geschaut, vielleicht über den Tod hinaus. Liebe, meine Liebe, wie ich morgens vor dem Spiegel getanzt habe. Ich bin schön, er liebt mich. Jetzt vergesse ich mehr und mehr mein Gesicht. Ich sehe es nicht mehr, wenn ich in den Spiegel schaue. Die Ärzte erklärten mir, dass er schnell sterben würde, wenn die Metastasen den Körper von innen her angriffen. Etwas Schwarzes wucherte auf seinem Körper. Blut begann zu fließen. In alle Richtungen. Es gibt Geheimnisse. Ich sitze neben ihm. Er schläft. Er hat so schönes Haar. Ich nahm heimlich eine Strähne und schnitt sie ab. Da schlug er die Augen auf und lächelte. Ich konnte gar nicht genug von ihm bekommen. Es war, als spürte ich, dass es zu Ende gehen würde. Ich kann ohne ihn nicht leben. Nachts schreie ich. In der Nähe von Minsk gäbe es ein spezielles Krankenhaus für Todkranke, sagten sie. Sie redeten mir ein, er würde es dort besser haben. Er flehte mich an, bring mich hin, quäl dich nicht. Ich fuhr mit seinem Bruder hin. Das Dorf hieß Krebionka. Am Dorfrand stand ein großes Holzhaus. Toilette auf dem Hof. Fromme Schwestern in Schwarz. Ich bin gar nicht erst ausgestiegen. Nachts küsste ich ihn. Wie konntest du mich nur darum bitten? Das kommt niemals in Frage, niemals. Ich küsste ihn immer wieder. Er starb einsam. Der Mensch stirbt einsam. Nach unserem Brauch dürfen Verwandte den Tod nicht selbst waschen und anziehen. Man schickte zwei Sanitäter. Sie baten um Wodka. Ich hielt die Uhr in der Wohnung an. 7 Uhr früh. Er war schon tot und noch ganz heiß. Später hatten alle Angst, sich dem Leichnam zu nähern. Er hatte geschrieben, lasst mich verbrennen. Als die Urne gebracht wurde, habe ich hineingefasst. Ich hatte keine Angst. Ich habe etwas Kleines gespürt, wie Muscheln am Meer. Die ersten Tage ohne ihn. Ich bin nur aufgestanden, um etwas Wasser zu trinken. Wer hat ihn mir genommen? Mit welchem Recht? Ich war so glücklich. Was mich gerettet hat, mein Sohn, er ist krank. Er ist schon erwachsen, aber er sieht die Welt mit Kinderaugen. Er lebt in einer psychiatrischen Klinik. Ich fahre an den Wochenenden zu ihm. Er kommt mir entgegen. Wo ist Papa? Wann kommt er? Er wartet auf ihn. Wir werden zusammen auf ihn warten. Ich werde mein Gebet für ihn flüstern. Und er wird die Welt mit Kinderaugen ansehen. Aus der Zeitung Nabat, Februar 1996. Das Kiewer Reisebüro bietet an. Fahrten nach Tschernobyl und in die toten Dörfer. Besuchen Sie das atomare Mekka. Gespräche mit Lebenden und Toten. Nach Tschernobyl. Eine Chronik der Zukunft. Von Svetlana Alexejewitsch. Aus dem Russischen von Ingeborg Kolinko. Funkbearbeitung Frank Werner. Es sprachen Ilse Strambowski, Peter Gawaida, Viola Morlinghaus und Konstantin Graudus. Ton Ingo Siegrist, Karin Beaumont und Tanja Betzolz. Regieassistenz Maidon Bade. Regie Ulrich Gerhardt. Produktion Saarländischer Rundfunk mit dem Norddeutschen Rundfunk, dem Westdeutschen Rundfunk und dem Sender Freies Berlin Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg 1998.